Scholatour, einer der besten Kenner der islamischen Welt. Guten Tag. Guten Tag. Herr Scholatour, hat Obama den richtigen Ton getroffen? Ja, dies war eine grandiose Rede, muss ich sagen. Und es war auch eine sehr mutige Rede. Und er ist auf den Islam eingegangen. Er hat beinahe gesprochen, ich muss es sagen, wie ein Korangelehrter. Er hat die Gemeinde auch begrüßt mit dem Gruß Salam Aleikum, was man an sich ein Gruß, den man nur unter Muslimen austauscht. Und er hat oft den Koran zitiert. Er hat immer gesagt, der heilige Koran, Al-Koran Al-Karim. Also er ist den Muslimen, sagen wir auch, sentimental entgegengekommen, auch indem er auf seine eigenen Ursprünge und sein intimes Zusammenleben mit dem Islam durch seinen Vater, der ja Muslim war, durch seinen Aufenthalt in Indonesien und auch durch die islamische Gemeinde in Chicago. Also er ist da wirklich weit über das hinausgegangen, was er aus Amerika jemals gehört hat. Was wird und was kann diese Rede bewirken? Entschuldigung? Was kann und was wird vielleicht auch Ihrer Einschätzung nach diese Rede bewirken? Ja, es ist natürlich, er hat verschiedene Themen angerührt. Er hat aber kein Thema ausgelassen. Er hat zum Beispiel, was man festhalten muss, er hat dafür plädiert und darauf für sich festgelegt, dass zwei palästinensische Staaten entstehen sollen. Wie das geschehen soll, wird natürlich außerordentlich schwierig sein. Und die Realisierung seiner Versprechung, auch seiner Versprechung im Hinblick auf die Friedensschaffung in Afghanistan, eine Verbesserung auch der Beziehung zu allen islamischen Staaten, die er genannt hat. Er hat ja auch die Schiiten mit erwähnt, Schiiten, also auch die Iraner, auch sagen wir, ein Übereinkommen in Atomfragen. All dies ist erwähnt worden, aber es ist einem Ton vorgetragen worden, die beinahe die eines muslimischen Predigers hätte sein können. Nämlich der Islam sieht ja die drei Völker des Buches, also Muslime, Juden und Christen, als eine doch gemeinsame Familie an. Herr Scholatour, Sie haben den Iran angesprochen. Mit welchen Reaktionen in Teheran rechnen Sie? Dort wird bald gewählt. Ja, es wird natürlich, sagen wir, von Seiten der Extremisten, wie er sie nennt, wird es natürlich negative Reaktionen geben und sagen, das ist ein großes Täuschungsmanöver. Aber Amerika hat an diesem Tag in der arabischen, in der islamischen Welt insgesamt ungeheuer viel Terrain gewonnen. Es ist ja eine gewisse Sympathie von Amerika, wo überall vorhanden, auch in Iran, also in seiner Ansprache ist wirklich Obama über sich selbst hinausgewachsen. Sie haben gerade eben den Nahostkonflikt erwähnt. Wird der US-Präsident der israelischen Regierung jetzt Daumenschrauben anlegen? Wird er Druck machen? Ja, da sieht man natürlich schwer, wie sagen wir, eine Vereinbarung zustande kommen will. Denn der Plan, auf den immer zurückgegriffen wird, das ist der saudische Vorschlag gewesen, auf die Grenze von 1967 zurückzukommen. Und das ist natürlich von israelischer Seite, selbst wenn sie eine Zwei-Staaten-Lösung akzeptieren sollten von israelischer Seite, wo will man ihn denn gründen? Nämlich jetzt geht es nicht mehr um 5000 Siedler, die im Gazastreifen sitzen, die man evakuiert, sondern auf der Westbank, auf dem Westjordanufer leben 250.000 Juden inzwischen und vor allem im Ostteil Jerusalems auch leben nochmal 200.000. Also das ist eine Frage, die ungeheuer schwer zu verkraften sein wird. Und da wird er natürlich auch innenpolitische Schwierigkeiten haben. Kann man von einem Kurswechsel reden? Früher bestand der Vorwurf, die US-Politik vertrete zu stark Israels Meinung, zu stark Israels Interessen. Geschieht unter Obama das Gegenteil? Das hat sich eben grundlegend geändert. Er hat von der unverbrüchlichen, von der dauerhaften Bindung zwischen USA und Israel gesprochen. Er hat also von den Leiden der Juden gesprochen und den Holocaust mehrfach erwähnt. Er hat aber auch von den Leiden der Palästinenser gesprochen. Und er hat, wie gesagt, also auch versucht, nach der israelischen Seite auszuweiten. Es ist ja auch bezeichnend, dass sein Staatschef, den er mit nach Saudi-Arabien genommen hat und der sich mit dem Außenminister dort unterhalten hat, nicht nur amerikanischer Jude ist, sondern auch noch gleichzeitig israelischer Staatsbürger. Herr Scholatour, unterm Strich, kann eine solche Rede, die Bilder mit posierenden US-Soldaten vor misshandelten Gefangenen im Abu Ghraib-Gefängnis vergessen machen? Ja, er hat gesagt, dass also Folter nicht akzeptabel sei, dass Guantanamo aufgelöst werden soll. Also Dinge, die er schon gesagt hat, die sehr schwer zu realisieren sind. Aber er hat sich ganz offen auch eben dazu bekannt, dass Amerika gefoltert hat und Fehler begangen hat. Und vor allem hat er eben dieses Wort Salam, das Wort Frieden, was ja auch in der islamischen Welt einen ungeheuren Widerhall hat, hat er mehrfach wiederholt. Also wie gesagt, diese häufigen Koran-Zitate, er hat ja nur einmal am Ende nochmal die Tora zitiert und auch das Evangelium, aber die Zitate des Korans haben schon gleich am Anfang gestanden. Und wie gesagt, der Rahmen ist ja in der Al-Azhar-Moschee ist ja ein mehr oder weniger religiöser Rahmen. Es ist ja die älteste islamische Universität der Welt und die größte, vor allem angesehenste. Das hat ein weltweites Echo, wird das haben. Wie schätzen Sie die innenpolitische Wirkung ein? Können die Landsleute des US-Präsidenten mit dieser Rede etwas anfangen? Ja, ich frage mich eben, wie die Amerikaner es aufnehmen. Wir sind die Amerikaner ja im Grunde ein idealistisches Volk. Und lassen sich, sagen wir, durch auch solche, wie soll ich sagen, Wünsche des Friedens, des Fortschritts. Er hat kein Thema ausgelassen, er hat sogar über die Frauen gesprochen, die Frauenrechte, die also im Islam vorhanden seien, die anders gestaltet werden können, aber die respektiert werden müssen. Er sagt zum Beispiel in Amerika, wenn eine Frau einen Schleier tragen will, kann sie ihn tragen und so weiter. Er ist da weitergegangen als gewisse europäische Staaten. Ich könnte mir vorstellen, dass ein großer Teil in Amerika ihm zustimmen wird. Es wird natürlich auch sehr starke, vor allem jüdische Kreise geben, die mit Israel und Netanyahu eng verbunden sind, die daran eventuell befürchten, dass das das Anfang vom Ende Israels sein könnte. Und daher könnte natürlich eine erhebliche Opposition kommen. Der Journalist und Buchautor Peter Schollatour, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.